Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? China setzt in allen Lebensbereichen ja auf künstliche Intelligenz, um seine Bürger zu überwachen, wie wir alle wissen, um Städte zu managen und jetzt auch in der Politik. Die South China Morning Post, die schreibt, dass sich das chinesische Außenministerium bei wichtigen Entscheidungen von einer KI beraten lässt. Netzreporterin Martina Schulte, in Zeiten von Trump, Putin, Erdogan und Seehofer wird die Politik vernünftiger durch KI-Unterstützung? Das ist die Frage, ne? Die chinesischen Wissenschaftler, die sich in der South China Morning Post äußern, glauben auf jeden Fall. Sie sagen, die künstliche Intelligenz, die das Außenministerium in strategischen Fragen berät, sei immun gegen menschliche Fehler wie Angst, Leidenschaft, Ehre oder dem Wunsch, jemandem einen Gefallen zu tun. Sie treffe einfach die rationaleren Entscheidungen. Ein Sprecher des Ministeriums sagte, sein Haus würde die Anwendung fast täglich erweitern und diese neue Technik weiter erkunden. Und die South China Morning Post, die berichtet weiter, in China würden derzeit gleich mehrere künstliche Intelligenzsysteme entwickelt, die Chinas Diplomaten eben darin unterstützen, Weltmacht Nummer 1 zu werden. Trotzdem gibt es vielleicht auch bei euch da draußen ein kleines Stimmchen, das sagt, ist das so eine gute Idee? Also bei was für Entscheidungen werden KI-Systeme denn konsultiert? Also das werden uns die Chinesen jetzt sicher nicht genau verraten, aber die Zeitung verweist eben auf das Projekt der neuen Seidenstraße. Das ist ja so ein riesiges Infrastrukturprojekt mit Straßen, Häfen und Handelsposten, das durch knapp 70 Länder geht. Da leben 65% der Weltbevölkerung. Und also die Chinesen, die investieren da gerade hunderte von Milliarden von US-Dollar, ne, in Eisenbahnlinien, Häfen, Infrastruktur. Und es geht halt immer um das Ziel, China halt im Welthandel nach vorne zu pushen und das Riesenland halt eben auch mit wichtigen Rohstoffen zu versorgen. Und das chinesische Außenministerium, das hofft offenbar mit der Unterstützung der künstlichen Intelligenz, da bessere Entscheidungen treffen zu können. Wir haben ja jetzt alle hier gelernt, weil wir ja ganz oft über KI sprechen und so, die ist nur so schlau, wie wir sie machen. Also wie der Mensch sie quasi füttert, mit welchen Erfahrungen oder was sie lernt. Also woher weiß denn die KI, was jetzt die bessere Entscheidung in dem Zusammenhang ist? Sie wurde halt eben, genau wie du schon vermutet hast, mit einem Berg von Daten gefüttert. Also sie hat Zugang zu verschiedenen Datenbanken der Regierung. Das System studiert dann diese Daten. Das können Daten von Spionagesatelliten sein. Das können auch Gerüchte sein, die chinesische Diplomaten auf Cocktailpartys aufgeschnappt haben. Und dazu kommen dann noch Daten über internationale politische Strategie. Und wenn dann jemand im chinesischen Außenministerium die Entscheidung treffen muss, wie man denn jetzt in dem und dem afrikanischen Staat am besten einen Hafen baut, der da wieder die dringend benötigten Rohstoffe nach China verschiffen kann. Wenn der wissen will, wie er die Politiker dort überzeugt, diesen Hafen zu bauen, ne? Also dann kann er halt die künstliche Intelligenz um Rat fragen und die spuckt dann unter Umständen innerhalb von Sekunden mehrere mögliche Handlungsoptionen aus. Sie schlägt vor, was der nächste Zug sein könnte. Das heißt, sie ist wie so eine Art strategischer Berater, wobei die letzte Entscheidung halt eben immer noch ein Mensch trifft. Aber wie realistisch ist denn das alles? Ist das eher so chinesische Staats-PR oder kommt es dann später auch bei uns an irgendwann? Also nachprüfen kann man das natürlich nicht, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Chinesen sowas haben, die USA sicher auch, vielleicht wir auch, ohne dass wir davon wissen. Aber so einfach jetzt auf Knopfdruck die Superlösung ausspucken, kann eben auch eine künstliche Intelligenz nicht, wie du gerade schon gesagt hast. Die ist halt eben nur so gut wie die Daten, mit denen man sie gefüttert hat. Und diese Daten sind halt für manche Regionen der Welt lückenhaft oder nur schwer zu bekommen. Aber eins ist auf jeden Fall klar, die Regierungen und Staaten, die sich eine gut gefütterte Datenbank leisten können und so ein KI-Berater, die sind gegenüber anderen Staaten auf jeden Fall in Zukunft ganz klar im Vorteil, ne? Wenn es um Risikominimierung, Strategie, Entscheidungsfindung geht oder darum, wie effizient man irgendeinen Plan ausführt. Und wir wissen ja, ein Computer hat schon immer gute Antworten gegeben, wie zum Beispiel bei Douglas Adams. Ne, 42. Genau. Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase?